Kundgabe 2287. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.4.1942. Göttlicher Liebesfunke. Rechte und verkehrte Liebe. Der göttliche Funke im Menschen ist die Liebe. Gott hat die Liebe in eines jeden Menschen Herz gelegt und ihm nun eine Aufgabe gestellt auf Erden, diesen göttlichen Liebesfunken aufflammen zu lassen, zu hell lodernder Flamme, die dann alles um sich aufzehrt. Die Liebe wohnt also allen Menschen inne. Doch welchen Dingen sich diese Liebe zuwendet, das ist dem Menschen überlassen. Das heißt, der menschliche Wille bestimmt das Ziel seiner Wünsche, also das Objekt seiner Liebe. Geistiges Verlangen und irdische Begierden kennzeichnen die rechte, das heißt, Gott wohlgefällige und die verkehrte Liebe. Denn Liebe ist Verlangen nach Zusammenschluss. Wird dem Menschen etwas nahegebracht und er sucht es zu besitzen, dann ist schon die Liebe in ihm entzündet worden. Und es wird ihm beides nahegebracht werden, auf das sich der Mensch entscheiden kann. Ihm werden irdische Güter und Verlockungen der Welt geboten. Es wird ihm aber auch geistiges Gut zur Verfügung gestellt, so dass sich nun die Liebe im Menschen entscheiden kann, welches Objekt sie sich zum Ziel nimmt. Und dementsprechend wächst auch die Liebe. Das Verlangen nach Zusammenschluss gibt so nach dem Erdenleben erst seinen Inhalt. Denn es strebt nun der Mensch Besitz an, geistigen oder irdischen, je nachdem in ihm der Glaube und das Verlangen nach Gott stark ist. Es wird die Liebe daher der Trieb sein zu allem Handeln und Denken. Die weltliche Liebe ist gleich der Lieblosigkeit. Denn weltliche Liebe schaltet die Liebe zu Gott aus. Weltliche Liebe strebt nur eigenen Besitz an und wendet sich niemals dem Nächsten zu. Eigenliebe aber ist der Gegensatz zur Nächstenliebe. Also äußert sich diese Liebe in Lieblosigkeit gegen den Mitmenschen. Denn sich selbst wird jeder Mensch lieben, wenngleich sein Denken und Handeln dem Mitmenschen gegenüber lieblos genannt werden muss. Es werden anfänglich zwei Begehren im Menschen streiten. Und dann ist es von Bedeutung, welcher Begierde in sich der Mensch nachgibt. Ist die Liebe zum Guten in ihm vorherrschend, dann wird er bald die Begierden zur Welt überwinden, denn das Gute hat seinen Ursprung in Gott. Folglich strebt der Mensch Gott entgegen und also wendet sich seine Liebe ihm zu. Und diese Liebe äußert sich in der Liebe zum Nächsten und sie wird aufflammen zu hell lodernder Flamme. Die verkehrte Liebe aber wird zum Ziel haben vergängliches Gut. Sie wird daher auch unbeständig sein. Sie wird immer neue Dinge entdecken, die sie begehrt. Und diese verkehrte Liebe wird die Menschen abwendig machen von Gott und sie dessen Gegner zuführen. Es wird dann der göttliche Funke in der Seele des Menschen nicht genährt, sondern vielmehr in unreinen Trieben erstickt. Es wird die reine Liebe ersetzt durch ein Verlangen, das gleichfalls als Liebe angesehen wird, doch mit dem Unterschied, dass sie nicht Gott, sondern dessen Gegner zum Ziel hat, dass also von einer verkehrten Liebe gesprochen werden kann. Diese verkehrte Liebe ist aber jetzt das Merkmal des geistigen Tiefstandes der Menschheit. Denn wer Gott zum Ziel hat, also sich mit ihm zu verbinden sucht, der liebt Gott und ist ihm nahe, also geistig reifer als jene, die in Gott ferne stehen, durch ihre verkehrte Liebe zur Welt. Denn nur durch den Zusammenschluss mit Gott kann die geistige Reife erzielt werden. Und wer jenen anstrebt, der steht in der rechten Liebe. Er hat den göttlichen Liebesfunken in sich entzündet und sucht sich selbst zur Liebe zu gestalten. Amen.